Also was ich euch erzähle, aber meiner Frau natürlich nie erzählen würde, ist folgender Pro-Tipp. Mit dem Kellnermesser lässt sich sehr schwer ein Schraubverschluss öffnen. Hallo. Hallo Welt, bist du da? Es fällt mir schwer, bei heute Morgen anzufangen, nach dem... Ja, aber der Richtigkeit halber sollten wir das schon tun. Ja. Was war denn heute Morgen? Wir sind vor dem Weltklingeln aufgestanden. Das ist richtig. Also ich zumindest, wie immer. Ja, ich auch. Ja, weil ich dich geweckt habe. Mhm. Nicht wie immer. Nein, richtig. Also die letzten Tage eigentlich nicht. Da bin ich bei meinem Weckerklingeln aufgestanden, Fuß noch liegen geblieben. Ja, richtig. Also, wir schon noch bei der Wahrheit bleiben. Das ist immer so schade, dass im Podcast keine Blicke übermittelt werden. Ich bin sicher, deine Blicke hört man. Ja, okay. Was war denn heute Morgen? Heute Morgen hast du irgendwelche Tiere auf der Veranda gesehen? Nein. Doch. Ich habe nur einen Elefant von weit weg gesehen. Ja. Aber der war nicht auf der Veranda. Das hast du mir erzählt beim Aufwachen. Ja, ich habe rausgeguckt und habe einen Elefant gesehen. Aber der war nicht auf der Veranda. Leider nicht. Ich hätte ihn herzlich willkommen geheißen. Ja. Und dann waren wir frühstücken. Ja. Was ich auch noch mal sagen wollte, das klingt immer so, als wäre Frühstücken so eine total wichtige Sache für uns. Super wichtig. Die ist auch super wichtig, weil man weiß nicht, wann es die nächste Nahrungsquelle gibt. Ja, aber was man vielleicht auch wissen sollte, wenn wir zu Hause sind, frühstücken wir nie. Nie. Also es kann sein, dass irgendwie wir beide bis mittags um 3 nichts zu essen erwischt haben. Mhm. Weil wir nie frühstücken. Und Mittagessen tun wir auch nicht. Nee. So. Das ändert sich jetzt. Damit wir noch wohlgenährter werden. Nein, wir frühstücken einfach morgens das, was wir abends leer lassen. Ah, da bin ich also immer gespannt. Also dazu muss man nicht auch sagen, dass wir abends sehr viel essen. Das stimmt. Weil wir dann wirklich hungrig sind. Ja. Das ist hier im Urlaub ein bisschen anders. Es gibt Frühstück ganz sicher. Mhm. Und dann mal gucken. Richtig, also dann mal gucken heißt, dass es oft irgendwie nichts mittags gibt, weil wir noch so satt vom Frühstück gibt. Mhm, sind. Und das ist dann abends. Ist okay, verbessere mich nur. Voll nett ist mir. Als ob ich das Recht hätte, dich zu verbessern. Nein. Aber abends essen wir dann meistens auch nochmal richtig. Ja. Ja, weil wir dann doch irgendwas finden. Irgendeine Mama uns was kocht. Ja, ja, aber eigentlich ist es so, dass wir viel mehr essen als zu Hause. Wir sind ja auch im Urlaub. Richtig, das sieht man mittlerweile auch. Und außerdem, was man, das ist Déjà-vu, aber was man in Südafrika wirklich gut machen kann, also in Cape Town speziell, aber im Rest des Landes auch, ist richtig gut essen. Ja, das stimmt. Also hier ist es ein bisschen speziell, aber... Ja. Immerhin gab es auch hier, wo wir jetzt gerade sind, vegetarische Gerichte. Ja, sogar mehr als im Park. Das stimmt. Ja. Viel mehr. Gut, aber wir wollten ja chronologisch bleiben. Das ist dir ja sehr wichtig. Ja, wir waren beim Frühstück. Ja. Dann waren wir auf eigener Safari. Ja, also wir haben noch kurz unser Chalet ausgecheckt, haben unser Sack und Pack in unseren kleinen Suzuki Swift geladen, den wir übrigens liebevoll Hengsti getauft haben, weil er doch ein sehr temperamentvoller kleiner Bursche ist. Besonders im ersten Gang. Ja. Und dann sind wir erneut aufgebrochen in das Adult Game Reserve. Also ich muss dazu noch mal was sagen, ja? Okay. Also ich glaube, du bestätigst das, jetzt wirft das Ding nicht wieder um. Nein. Ich glaube, du bestätigst das. Ich habe jetzt weniger Probleme mit dem Linksverkehr. Ja, das mit dem Schalten klappt auch mittlerweile. Ja. Aber das Gaspedal ist so klein, dass ich das mit meinen Füßen selten treffe. Was dann zu panischen Reaktionen führt, weil man drückt und da ist nichts und das Auto gibt kein Gas. Man rollt dann so auf die Kreuzung. Und tritt dann suchend panisch, das Gaspedal suchend und plötzlich macht es einen Riesensatz. Hängst die halt. Das ist so bei jeder dritten Kreuzung. Ja, es ist immer wieder sehr amüsant, wenn Hengst die dann sprunghaft auf die Kreuzung hüpft. Also, es ist mit dem Linksverkehr ist alles gut, aber Autohersteller, macht bitte neben dem Gaspedal, also A, das Gaspedal größer, dass man es trifft, und B, nicht so viel Platz daneben. Das ist echt irritierend. Oh. Noch eine Frage, bevor du fortfährst, diesen Posti, der nichts bringt. Ja. Muss der an sein? Ja, der muss an sein. Aber der bringt nichts. Wollen wir nicht für die Aufnahme ausmachen, nein, danach nochmal an? Nein, der ist für mein gutes Gefühl, weil ich erfriere gleich. Bitte. Es sind ja nur Hörer. Ist okay. Wir sind hier in Afrika. Da muss man so ein paar Härten auf sich nehmen. Machen wir ja auch. Ja. Gut, dann waren wir auf unserem eigenen Game Ride. Drive. Aber das war Game Ride heute. Wir können es auch ruhig Ride nennen. Das ist in Ordnung. Ja. Hengsti und wir waren genau. Also unterwegs. Mhm. Und haben noch den Park erkundet, den wir bisher noch nicht kannten. Dabei festgestellt, dass nördlich noch ein riesiges Areal sich erstreckt, was wir noch gar nicht in Augenschein hatten. Das aber, wenn überhaupt, nur mit Allradfahrzeugen befahren werden kann. Also nichts für uns und Hengsti. Hengsti, ich würde das schaffen. Tja, hast du die Bilder gesehen? Nein. Von ausgetrockneten Bachbetten, irgendwie mit felsigem Untergrund und so. Toll. Also ich traue Hengsti viel zu, aber nicht alles. Ich wollte ein Bananenauto. Hatten sie nicht. Ja, also gefragt. Diese fängt ja oben an bei der Darlington Section, wo auch eben diese 4x4 Trails sind. Da müsste man sich mal erkundigen, ob, wie und überhaupt man die befahren darf. Und mit einem normalen Auto ist es generell ausgeschlossen. Ja, gut. Haben wir den südlichen Teil erforscht, wo wir noch nicht waren, was auch sehr spannend war. Meistens ausgetrocknete rote Schotterpisten. Ja. Überwiegend. Und sehr unterschiedliche Landschaften. Kann man so gar nicht sagen, es ist hauptsächlich Baumbewuchs oder hauptsächlich Steppe oder also Hügel, Berge, Täler, Steppe, Wiesenlandschaften, riesige. Buschland, ja, ja, also sehr, sehr gemischte Vegetation. Also ja, war alles dabei, man konnte auch alle Tiere eigentlich sehen, es war Land für alle Tiere da. Ja, wobei das Land im südlichen Bereich des Parks dann den Tieren eigentlich eher entgegenkommt. Mhm. Bedeutet ja beim Umkehrschluss auch, dass die Tiere da so gute Versteckmöglichkeiten haben, dass man weniger Tiere sieht. Ja gut, also ich glaube, wir waren auf diesem im einen Berg, wo auch diese Riesenkuhle war von diesem Meteorit oder sowas, oder Erdrutsch oder sonstiges. Das war ein kreisrundes, gigantisches Loch im Boden. Mhm. Von da aus konnte man ja gut über diese, naja, den ganzen Hang gucken, so in der Kurve hinweg. Ich glaube, wenn du da stehst und im Fernglas guckst, da siehst du auch alles. Bist zwar nicht so nah dran, aber kannst alles erspähen, weil du halt von oben auch in die Bäume guckst und so. Ja. Also in der nördlichen Sektion, sprich alles, was kurz unterhalb des Everest Camp ist, was wir gestern erkundet hatten, haben wir wesentlich mehr Tiere gesehen und wesentlich näher. Das kann aber verschiedene Ursachen haben. Das ist richtig. Weil wir hatten heute auch einen kühlen Tag. Es fing mit leichtem Regen an und es war sehr kühl. Mhm. Also alle Angestellten des Parks haben gezittert und gebibbert und sich in ihren Häuschen verkrochen. Und es wehte auch ein steifer Wind. So, dass es natürlich auch sein kann, dass sich die Tiere in den Büschen verkrochen haben. Das wissen wir jetzt nicht so genau, weil das sagen die ja auch nicht. Das ist alles richtig. Während ich hier deine Fußbewegung irgendwie probiere auszubalancieren, musst du leider weiterreden. Weil ja, ich habe so kalte Füße, dass ich jetzt leider mit den Füßen zappeln muss. Dann kannst du dich doch mal für eine halbe Stunde ein bisschen zurücknehmen und nicht an der Tuchdecke wackeln, oder? Ich kann auch das Ding halten. Nein, das macht Geräusche. Okay. Entschuldigung. Ist in Ordnung. Wie ging es denn dann weiter? Wir sind alles abgefahren. Ja. Alles. Was haben wir an Tieren gesehen? Elefantenherde. Ja. Menschen. Ja. Zebras. Ja. Die großen Vögel. Welche großen Vögel? Die Ostriche. Strauße? Ah, Strauß heißt das, genau. Mhm. Vögel, ganz viele. Und Warzenschweine. Ganz viele Warzenschweine. Und Affen. Ja. Ja. Ja. Die Vervet Monkeys. Und einen besonderen Vogel noch, den Sekretär. Ja, der läuft geil. Ja. Er stolziert. Und an großen Tieren haben wir nicht wirklich mehr gesehen. Ich wollte noch irgendeine Katzenart finden, haben wir aber nicht. Nee. Und Nashörner haben wir auch nicht gesehen. Nee. Aber das macht aber nichts. Ein schönes Kudu-Mädchen haben wir noch gesehen. Dass sich einen Baum verknüpft hat oder so einen Busch. Ja. Also das macht nichts, weil, jetzt komme ich nämlich, ja, wir gestern noch eine Sundowner-Fahrt gemacht haben. Mhm. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das erzählt haben abends. Mhm. Haben wir nicht, ne? Mhm. Da haben wir nämlich abends gar nicht mehr gepodcastet. Das haben wir nämlich ganz vergessen. Wir sind nämlich gestern, nachdem wir unsere eigene Tour in den Norden gemacht haben, noch abends mit dem Sundowner Jeep auf eine geführte Rundfahrt gefahren. Und ich durfte vorne sitzen bei dem Fahrer. Ganz vorne. Ganz vorne. Ja. Und der hat ganz viel erzählt. Ja. Und das kann ich jetzt alles gar nicht wiederholen, aber ich weiß jetzt voll Bescheid über alles. Es war sehr spannend, was er zu erzählen hatte. Also, weil er hat nicht nur so Oberflächlichkeiten erzählt, sondern hat auch einfach Fakten genannt. Ja. Zum Beispiel, dass so eine Kudu-Antilope etwa 3 Meter hoch springen kann. Mhm. Und dass viele Kudus in den Park emigriert worden sind, obwohl sie gekriegt wurden, obwohl die gar nicht eingeladen wurden. Sprich, die springen über die Zäune. Ja. Die Zäune sind 2,40 Meter hoch. Das reicht eigentlich für alle Tiere, nur für die Kudus nicht. Genau, und es spricht sich wohl im ganzen Land mittlerweile rum, dass die der Edo Elephant Park eine No-Shoot-Policy führt. Das heißt, sie probieren mit jeglichen... Naja, jetzt muss ich ausholen. Also wenn man so einen Park betreibt, auch wenn er riesig ist, hat man ja mit Populationen zu kämpfen. Und zu kämpfen damit, die in Gleichgewichtswort zu halten. Und unter Umständen auch mit aggressiven Verhalten von Tieren gegenüber Menschen. Genau. Also man muss halt ziemlich viel bedenken. Und der Edo Elephant Park hat die Policy eben, niemals zu schießen. Das bedeutet auch, dass die Allradfahrzeuge, die Leute rumfahren, im Gegensatz zu anderen Nationalparks kein Gewehr mit sich führen. Ja, nicht mal zur Verteidigung. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Ja, also es gibt einfach keine Waffen auf dem Nationalparkgelände. Ja. Heißt aber eben auch, also im ganzen Land hat sich rumgesprochen, dass im Edo-Park nicht geschossen wird. Auch bei den Tieren hat sich das rumgesprochen. Und die Kudus kommen von außerhalb und springen in den Nationalpark. Über den Zaun. Ja. Das heißt, die Kudu-Population ist da sehr hoch, was wir auch dann definitiv nochmal heute festgestellt haben. Also wir haben sehr viele Kudus gesehen. Und unser Guide sagt, dass es gibt ungefähr 2000 Kudus im Park. Ungefähr. Okay. Und es gibt etwa 600 Elefanten und 7 Löwen. Ja. Deshalb war es jetzt gar nicht so schlimm, dass wir keine Kerzen gesehen haben. Na, also es gibt Löwen und Leoparden, rein theoretisch, wir haben die aber nicht gesehen. Mhm. Weil ich glaube, ich meine, statistisch gesehen ist es auch unwahrscheinlich, weil die Zahl gegenüber den Pflanzenfressern einfach so gering ist, ja, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man die sieht. Ja. Es war auch so ein bisschen, also die Tiere, die wir heute gesehen haben, waren wunderschön, wir waren sehr nah dran, wir waren sehr nah an Elefanten dran. 2,50 Meter. Mhm. Was vor allen Dingen erstaunlich ist, wir waren 2 Meter entfernt vom Zebra. Ja. Ja, man sagt bei uns immer, oder ich kenne es so, Zebra sind scheue Tiere. Die rennen sofort weg, wenn irgendwas ist. Und sind Fluchttiere. Ja, sind Fluchttiere. Das kann ich nach dem Parkaufenthalt nicht bestätigen. Klar, es sind Fluchttiere. Mhm. So, sie gucken schon, aber... Naja, von das, was sie kennen und wo keine Gefahr ausgeht, lassen die auch einfach an sich vorbeifahren. Ja, das Ding ist, die Tiere hier sind an Fahrzeuge gewöhnt. Mhm. Und die wissen genau, dass ihnen von den Fahrzeugen keine Gefahr droht. Ja. Und dementsprechend ruhig verhalten sie sich. Und lassen eben auch die Fahrzeuge sehr nah an sich rankommen. Ja, trotzdem hätte ich das vom Zebra nicht gedacht. Nee. Also, einfach schön. Ja, so nah. Also, dass man den Pferdegeruch in der Nase hat. Ja. Ist super. Die Fahrt gestern war nochmal toll, eben weil er viel erzählt hat. Weil natürlich auch die Fahrt mit so einem Auto toll ist, ja, dadurch. Definitiv. Und weil wir ganz dicht an Elefanten vorbeigefahren sind und dann eben auch noch, also es war so, dass wir jemandem begegnet sind, einem anderen Ranger, der unserem Ranger einen Tipp gegeben hat, dass er eine riesige Büffelherde gesehen hat. Und er fragte dann, wie viele, und er meinte so 100. Was unser Ranger total erstaunt hat. So, das ist wirklich viel. Und wir dann zu der Stelle kamen, wo angeblich die Büffel sind, aber die Büffel schon weg waren und nicht mehr zu sehen. Ja. Wir fuhren dann noch ein Stück und jemand hat sie dann im Dickicht entdeckt, so vereinzelt ein paar, aber einfach zu weit weg, um sie wirklich zu sehen, zu viel Dickicht. Sind dann irgendwie rumgefahren und kamen nochmal an die Stelle zurück, dann waren sie aber schon weg, waren an dem Wasserloch und wieder von dannen gezogen. Und wir waren schon auf dem Nachhauseweg und landen mitten in dieser Büffelherde. Ja. Und zwar mittendrin. Also direkt vorm Auto liefen die lang und die kleinen und die großen und die ganz alle. Großen. Ja, die ganz großen guckten uns an. Ja. Und das war wirklich beeindruckend. So. Ja, und also es sind sehr massige Tiere. So nicht zu vergleichen irgendwie mit einer deutschen Kuh oder so, die irgendwie an den Schultern und Hüften und so immer ein bisschen knochig ist. So ein Büffel, der ist durch und durch kompakt bemuskelt. Mhm. Also ein reines Kraftpaket. Ja. Und, wie wir gehört haben, unheimlich aggressiv. Also so ein Büffel soll eines der gefährlichsten Tiere in Afrika sein. Ja, nicht aggressiv, ne, aber gefährlich halt, weil... Also nicht aus dem Grund, dass sie so aggressiv sind, sondern aus dem Grund, dass sie keine Reaktion haben, bevor sie angreifen. Sie warnen nicht. Genau, das ist das Gefährliche. Hm. So als wir da drin standen und die guckten und so, die sind nicht wirklich immer aggressiv oder besonders aggressiv und nicht aggressiver als andere Tiere. Hm. Man kann sie nur schwer einschätzen und lesen. die waren nicht vor, wenn sie antraben, und, ja, um einen anzugreifen. Genau, also die greifen dann einfach plötzlich an. Mhm. So, aus für uns heiterem Himmel. Und das ist das Gefährliche halt am Büffel. Ja, und irgendwann waren wir dann aus dem Park draußen. Ja. Oder hast du dazu noch was zu sagen? Nee, also wir haben noch einen kleinen Stopp an einem Wasserloch gemacht. Wir hatten so eine Sundowner-Tour gebucht, wo es irgendwie noch Snacks und Getränke geben sollte. Die Snacks aus getrocknetem Fleisch fand mein Vegetarier nicht so ansprechend. Und bei den Chips war er dann auch misstrauisch. Deshalb haben wir ein Glas Wein getrunken. Haben dort noch ein Kudu-Gehirn mitsamt anhängendem Kopf- und Wirbelsäulenknochen gefunden. Ich bin da mal Pipi gegangen. Ja, und was wohl irgendwie wenige Tage zuvor von den Hyänen erlegt wurde. Und naja, es war halt Natur pur. Kann nicht jeder jetzt unbedingt angucken. Das Angucken dessen ist nicht das Problem. Das vom Ranger abtretende Wirbelsäule ist schon mehr. Ja. So, weiß nicht, ob du den Unterschied verstehen kannst, aber... Ja, kann ich schon verstehen. Ich glaube, wir wollten mal demonstrieren, irgendwie, dass die kleinen Füchschen irgendwie das Fleisch zwischen den Wirbeln so toll wegfressen. Mhm. Irgendwie sowas war das. Man kann halt nicht jeder gut sehen. Ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen, also, weißt du, mich... Ich bin solche Anblicke vielleicht eher gewohnt und zudem noch kein Vegetarier. Ja. Wie auch immer. Wir haben ja unterschiedliche Temperamente, das ist ja auch in Ordnung. Wenn es mir möglich ist, versuche ich, von solchen Anblicken fernzuhalten. Ja, es ist halt nicht so schön. Und zum einen mag das Tier halt gerne lebendig und froh. Ich meine, dass die Szenerie gestern mit den Zebras konnte ich mir ja auch angucken. Die war ja auch hochinteressant, also gesellschaftsstudienmäßig. Ja. Trotzdem macht es mich traurig halt. Also kommen da halt Kullertränchen, ja. Ja. Wir sind gestern an der Gruppe Zebras vorbeigefahren. Es waren, genau gesagt, 6 Zebras. Davon standen 5 rum und eines lag auf der Seite. Ja. Und das auf der Seite lag, hat sich jetzt nicht wirklich bewegt und eins der Zebras stand daneben und hat es angestupst und es hat sich nicht wirklich gerührt. Nee. Also es sah aus unserem Blickwinkel jetzt nicht so aus, als ob es dem liegenden Zebra gut ginge. Nee, war doch interessant, weil die anderen Zebras, bis auf das, was sich um das Liegende gekümmert hat, also nicht nur angestupst, sondern halt auch angenagt und abgeleckt und so und halt geguckt, die anderen so im Halbkreis um die Beine rumstand, also wirklich Wache geschoben hat. Mhm. So. Das ist klar interessant zu sehen, wie so der Sozialverbund funktioniert. Ja. So. Ja. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Das macht nichts. Wir sind auch heute an einem Elefantenkadaver vorbeigefahren. Und ich sag wirklich vorbeigefahren. Ich habe den erblickt und habe gesagt, fahr weiter. Ja, ich habe das Bein gesehen. Und das ist halt so, ja. Mhm. Tiere sterben ja auch da einfach eines natürlichen Todes. Muss man auch bedenken. Ja. Klar gibt es auch Raubkatzen und so, aber das muss man halt auch bedenken, die sterben auch so. Und die vergraben sich halt nicht. Ja. So. Was aber, genau, das war der Einstiegsgrund. Die Büffel sind für Parks im Tauschwert sehr teuer. Hat der Ranger auch erzählt. Mhm. Also Kosten eines X-Faches eines Elefanten. So ist dreifach eines Elefanten. Dreifach eines Elefanten. Und die haben da wirklich viele Büffel. Mhm. Aus einem alleinigen Grund. Das war jetzt nicht wirklich deutsch, ne? Ich glaube nicht, dass es das Wort alleinzig gibt, aber es ist schön. Aus dem Grund, dass Büffel sehr oft mit Krankheiten befallen sind. Mhm. Mit ansteckenden Büffelkrankheiten befallen sind. Und es sehr rar ist, einen verifizierten, nicht Träger dieses einen Virus es gibt. Mhm. Und darum ist er so urteuer. Und jede Bluteinkreuzung, die du machst, brauchst du halt einen, der diese, also zertifiziert, die dieses Virus nicht trägt. Und das macht einen Büffel halt so teuer im Tauschhandel. Mhm. Jedenfalls hatten die gerade neue Büffel gekauft, um halt wieder die Blutlinien zu aufzufrischen. Und die damals noch 12 oder 9, ich glaube 12 mhm. Tiger oder Löwen. Tiger und Löwen, alles Katzen. Ich bin ja mehr so der Hundetyp, ne? Mhm. Einer der 12 Löwen hat sich gleich mal irgendwie 3 von den neuen Lymphen geholt. Ja, und das, obwohl Büffel so wehrhaft sind, unglaublich. Aha. Ja, das war ein bisschen doof und aufgrund dessen haben sie entschieden, ein paar von denen, das nur noch 7 haben, an andere Nationalparks eben abzugeben oder zu retauschen. Ja. Das weiß man jetzt immer. Ja. Gut. Wie sind wir dann durch den Park gefahren? Mhm. Und haben wir dann am südlichen Ende verlassen? Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Dann sind wir kurz auf die Autobahn gefahren. Mhm. Autobahn. Und dann auf die Landstraße abgebogen. Richtung? Wie ist das erste Kaff? Obwohl das ja schon eine Stadt war. So hieß sie nicht. Verdammt, das kann nicht sein. Warte mal, was heißt das Ding noch? Ein holländischer Name, ja. Und es war auch ein sehr holländisches Städtchen. Also holländisch aufgemacht, die Leute waren irgendwie sehr holländisch. Es war ganz urig. Wir haben davon nicht viel gesehen, das verrate ich jetzt einfach schon mal. Sondern so den Hauptplatz und haben uns da so ein bisschen aufgefrischt. Weil. Oh Gott. Waren auch so ein bisschen durch. Ich weiß nicht mehr. Da ist ein VW-Werk. Da du die Shownotes diesmal schreibst. Nein. Doch. Kannst du dann nachtragen. Meinst du, ich kann das jetzt wieder hinstellen? Ja. Und dann fängt das Beingezirp wieder an. Nein. Genau. Und sind dann Landstraße weiter ins Landesinnere gefahren. Richtig. Und zwar sind wir erst die R75 gefahren, Richtung Graf Niret, irgendwie sowas. Ja. Oder nee, Graf. Graf. Graf irgendwas. Graf irgendwas. Und sind dann abgebogen auf die R329 Richtung Stadlerville. Genau. Ja. Die Fahrt dahin ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Ich wollte gerade sagen, da muss man drauf stehen auf die Landschaft, aber das stimmt nicht. Die ist schon abwechslungsreich. Wie soll ich das beschreiben? Also erstmal 80% des Weges geht bergauf. Langsam, aber stetig. Führt dann durch einen Bergpass, so heißt das, ne? Zwischen zwei Bergen, die Parole. Ja, aber was du nicht erzählt hast, ist auch die Strecke, die bergauf führt. Ja. Die führt im Tal bergauf. Ja. Das heißt, man wird rechts und links flankiert von immer höher werdenden Gebirgen quasi. Das ist richtig. Also es sind rechts und links einfach massive Gebirgszüge zu erkennen. Die aber kilometerweit weg sind. Ja. Also weißt du nicht, dass man denkt, die sind direkt an der Straße, sondern das Land. Einfach massig viel Land. Ja, nichtsdestotrotz ist man im Tal. Ja. Nur zwischen zwei Gebirgszügen. Hm. Ja, und die Landschaft besteht aus Kakteenfarmen, Schafsherden, Steppe, Naturschutzpark? Ja. Heißt das so, ja? Mhm. Und dem großen Nichts. Vor allem das große Nichts. Also, ich kenne das bisher nur aus amerikanischen Filmen. Die Road Movies. So, wo die Straße schnurstracks geradeaus über Hügel geht und rechts und links ist halt nichts. Und das ist total beeindruckend. Weil das ist wie in so einem amerikanischen Road Movie, nur dass die Landschaft einfach saugeil ist. Ja, kann ich so unterschreiben. So. Es hatte einmal den Reflex in mir, dass ich einfach anhalten musste. Also ausrollen lassen, das Auto irgendwie links ausrollen lassen am Seitenstreifen und aussteigen musste. So, um einfach mal das Gefühl zu kriegen, wie ist es denn auf so einer Straße zu stehen, hinten gerade, vorne gerade und ringsrum nichts. Ja, man muss dazu sagen, da gibt es wohl irgendwie rechts und links der Straße ab und zu mal ein Gehöft. Ja. Also das sieht man aber mehr dadurch, dass da irgendwie ein Schild am Straßenrand steht. Aber so richtiges Leben sieht man nicht. Und ich habe mal geguckt. Wir sind auf die Erde 329 abgebogen. Ja. Und auf dieser Strecke ab Abzweig Richtung bis Stateleville sind uns, glaube ich, 6 Fahrzeuge entgegengekommen. Mhm. In, weiß nicht, 60, 70 Kilometern. Kann ich die Entfernung nicht einschätzen. Ich habe so ungefähr anhand der dort stehenden Schilder verfolgt. Also, das war ungefähr die Strecke, ja. 60 Kilometer. Kamen uns 6 Fahrzeuge entgegen. Ja. Das wirkt einfach auf einen super krass. Nicht am Ende der Straße, aber am Ende dieser Landschaft taucht die Straße dann in einen. Naja, sie fährt so um die Gebirgskuppe rum, in diesem Gebirgstartaral, und schmiegt sich so an halt, ja, die Gegebenheiten des Berges an. Ja, das heißt, man hat dann plötzlich. Von dieser vermeintlichen Steppe kommt, fährt man plötzlich in so ein Tal und hat rechts und links von sich bizarre Gesteinsformationen, die hoch aufragen, als wäre man im Hochgebirge. Mhm. Ja, und jede Menge Kurven, die dann so darunter geleiten. Das ist, ist einfach ziemlich beeindruckend, bevor man dann in dieses noch beeindruckendere Städtchen hier einrollt. Ja, man rollt dann wieder quasi so in die Ebene hinab. Und das Städtchen in the middle of nowhere, wo wir uns auch gerade befinden, heißt Stateleville. Ja, und Stateleville ist, was wir bisher gesehen haben, besteht aus einer vierspurigen Straße, dessen Mitte geteilt ist durch Grünstreifen oder halt eine Absperrung. Mhm. Riesig breit das Ganze. Kein Auto drauf fahrend. Schnurstracks nach unten gehend. Und rechts und links kleine zweistöckige Häuschen. Na, wenn überhaupt. Das sind eigentlich in der Regel einstöckig. Ja, okay, einstöckig mit dem Dach halt. Ja. Und viele haben noch so eine Art Veranda-Vorbau. Mhm. Also man kommt sich so ein bisschen vor wie so ein Western. Ja, ein paar davon haben offen. Die meisten nicht. Meisten nicht. Alles so ein bisschen zwielichtig. Sprich, es ist kein Licht da. Und, also ungelogen, um sich das am besten vorzustellen, wenn man sich die ideale Kulisse für einen Zombie-Film vorstellt, dann hier. Geiler für einen Zombie-Film geht's nicht. Ja, also man muss dazu sagen, wir kamen in der Dämmerung hier an und dann hat man echt gehofft, hier auf so ein kleines Örtchen zu treffen, so ein bisschen Lebendigkeit, ja, mitten in der Steppe, Ja, wir haben auch auf dem Bed and Breakfast spekuliert. Und vielleicht auf dem Laden, wo man sich nochmal Müsli-Riegel kaufen kann oder eine Flasche Wein oder so. Es gibt einen Laden, der heißt Die Winkel. Es gibt alles, mit Ausnahme von Müsli-Riegeln und Wein. Ja. Überhaupt Alkohol hier im Laden ist ziemlich schwer. Es gibt so, naja, Spielunken, da ist Licht drin und die Tür knarrt so ein bisschen und naja, da ist ein Wirt drin und einer vielleicht sitzt an der Bar und guckt komisch. Mhm. Und wartet auf Mitternacht, wenn er sich verwandelt. Naja, wir waren ja wie gesagt auf der Suche nach einer Einkaufsmöglichkeit und nach einem Bed and Breakfast und mussten uns ja dann irgendwie mal entscheiden und auf der Hauptstraße gab es genau eine Möglichkeit. Und zwar nennt die sich The Royal Hotel Statlerville. A Royal Stay in the Karoo. Aha. Das klingt jetzt super. Die Bilder sehen auch super aus auf dem Prospekt. Also wir haben ja so eine Guest Information. Ja. Da ist ein Foto drauf mit Autos aus den 50ern. Mhm. Es ist kein Photoshop. Nein, es ist echt. Das Foto ist einfach aus der Zeit. Genau. Und die Bilder auf der Visitenkarte sehen auch echt gut aus. Ja, das sieht super aus. Also... Begrünter Innenhof, lauschiges Plättchen zum Sitzen. Leisure, ja. Aha. Also, das sieht alles sehr einladend auf dieser kleinen Visitenkarte, die ich jetzt gerade in der Hand habe. Wir sind jetzt in so einem Hotelzimmer. Es ist nicht ganz so einladend. Ja, also der Innenhof ist verwahrlost. Bisschen runtergekommen. Das Zimmer in der Zeit auch. Ja. Innen drin auch so ein bisschen alles. Ja, dafür gibt es hier eine ganz interessante Stromversorgung. Ans Kopfende unseres Bettes ist so eine Verteilersteckdose getackert. Mhm. Da können wir alles, was wir haben, reinstecken. Alles. So, die... Kommen wir zu den Menschen hier, die sehr speziell sind, finde ich. Nein. Doch. Also wir kamen hier an und sind erstmal in dieses Hotel gewankelt und haben nach dem Zimmer gefragt. Wie war denn das? Uns wurde dann mitgeteilt, irgendwie, dass wir sehr glücklich seien, weil sie hätten noch eins frei. Erstmal schon gedacht, das kann nicht sein, das ist ein schlechter Scherz. Wie gesagt, diese ganze Stadt ist eine Geisterstadt. Die ist ausgestorben. Es gibt ein Hotel, da sitzt ein Typ an der Bar. Einer. So, das ist echt so, um 12 Uhr kommen die Zombies. Das, ja. Wir hätten Glück, es ist noch genau ein Raum frei. Room number 9. Ja, zwinker, zwinker. Der Patron sitzt an seinem Tisch, wir dürfen ihn nicht sehen, ja uns nicht. Mhm. Wir haben gebeten, kurz zu warten und das kleine Mädel soll uns den Raum zeigen. Läuft davon und wart erstmal weg. Ja. Wir hatten Schwierigkeiten, sie einzuholen. Die war echt schnell. Total. Ich habe sie dann gefunden und sie sind durch diesen Innenhof zu dem Zimmer, Room Number 9, gekommen. Sie schloss auf und setzte sich hinter der Tür erstmal auf den Stuhl. Okay. Ja. Wir haben das Zimmer gesehen und entschlossen, hier bleiben wir, weil das ist echt strange hier. Ich meine, es gibt ein Bett, es gibt ein angrenzendes Badezimmer. Also... Also die Mindestanforderungen sind erfüllt. Oh ja. Also es gibt eine sehr interessante Stromversorgung. Und dann dachten wir, hey, das ist Afrika. Wir machen das mit. Total, total. Haben dann irgendeinen Wisch unterschrieben und wurden erstmal uns selbst überlassen, haben das Gepäck ins Zimmer gebracht, bis irgendjemand an der Tür rollte. Und einen Schlüssel von außen ins Schloss steckte und genau. Aufschloss. Mhm. Und das kleine Mädel kam zurück, wuschte wieder durchs Zimmer und meinte, sie wollte nur mal gucken, ob das warme Wasser geht. Das fanden wir durchaus begrüßenswert. Ja. Deshalb haben wir sie einfach mal machen lassen. Mhm. Die waren auch so schnell wieder weg. Meinte ja, oh, okay, geht. Wir werden sehen. Und war einfach verschwunden. Wir sind in die angrenzende Kneipe gegangen. Weil wir dringend einen Trink brauchen. Das ist dringend. Die nicht weniger spektakulär war. Die, ich suche noch nach Worten, vielleicht kannst du in der Zwischenzeit schon mal anfangen. Ich versuch's mal. Also es gibt zur Straßenseite hin, gibt es so eine Bar, da steht die Tür offen nach außen und auf der anderen Seite, nur durch einen kleinen Flur getrennt, wo man dann eigentlich Richtung Hotel reingeht, ist der Dining Room. Und zwischen dem Dining Room und der Bar am Ende des kleinen Ganges liegt nochmal so eine Art Zwischenversammlungszimmer und da brennt ein Kamin. Und von dem aus geht's ab in die Küche. Aha. In diesem Versammlungszimmer saßen dann ein paar am Rand. Ja, das war auch ganz interessant. Da saßen so drei, vier junge schwarze Kerle und in der Bar saßen dann fünf, sechs mittelalte weiße Männer. Ja. Ja? Ja. Also in diesem Zwischenraum saßen alle an Stühlen am Rand von diesem Zimmer, ja. Haben einen dicken Fleischklops gegessen und nicht miteinander gesprochen. Mhm. In der Bar saßen diese älteren weißen Männer und haben auch nicht miteinander gesprochen. Na doch schon. Ja, nicht so wirklich. Na ja, gut, okay. Hinter der Bar stand Mädel und unterhielt sich mit einem an der Ecke, der ein bisschen jünger war, der uns auch dann angesprochen hat. Wir sind dann mal quer durch die Meute, haben uns an die Ecke der Bar gestellt und dann mal gucken, was passiert. Ja. Was passierte dann auch was? Jemand hat uns gegrüßt und in Gespräch gezogen und dann waren wir halt dann so mit dabei. Ja, das war auch ganz interessant, dass ein hier ansässiger Sohn eines Farmers, der seinen Unterhalt damit verdient, ja, so Cross-Motorisierung für Touristen anzubieten. Also Cross-Bikes, you name it. Halt motorisierte Offroad Gerätschaften. Durch die Halbwüste hier. Ja. Das war noch ganz interessant, das Gespräch. Ja. Und irgendwann verließen sie uns alle. Plötzlich war irgendwie der ganze Barraum leer. Die mussten dringend irgendwo hin. Ja. Also ich nehme an, dass das dann die Leute von den umliegenden Farmen waren. Mhm. Und wenn man sagt umliegende Farmen, dann bedeutet das, dass die alle mindestens noch einen Heimweg von der guten Stunde hatten. Richtig. Und es war schon dunkel geworden. Und es war irgendwie 6 Uhr oder so. Und die mussten dann alle noch eine Stunde heimfahren. Ja. Das Mädel hinter der Bar erwähnte nochmal, dass sie Angst vor Deutschen hat. Weil sie hatte diesen Film gesehen, wo die alle umbringen. Wie es halt mit den Deutschen so ist. Ja. Ja. Wir saßen halt, hatten auch ein bisschen Angst, dass es doch vielleicht andersrum ist. Aber hatten unseren Spaß. Mhm. Definitiv. Ja. Wir bekamen dann noch was zu essen angeboten, was wir dankend angenommen haben nach dem Tag. Mhm. Und Haben einen Tischuntersetzer hingelegt bekommen mit der Aufschrift Big Fat Mama. Und jene Mama hat dann auch für uns gekocht. Ja. Eine afrikanische Mama. Ja. Das war sehr liebevoll. Total. Ich kann mich wahrscheinlich die nächsten 3 Tage nicht bewegen. Also ich weiß nicht, was mein Magen damit macht, aber es war sehr lecker. Und ich bin froh, jetzt mal so Küche bekommen zu haben. Ja. Also ich habe dann ein bisschen probiert herauszufinden, wie dieser Ort besucht ist und wie er so zu einzuordnen ist. Und habe erstmal gefragt, wie ob es im Sommer mehr Gäste hier sind als jetzt. Ich wurde erstmal für meinen schlechten Akzent getadelt. Ja, und dann habe ich halt weiter geredet. Ja, aber am Schluss ging es ja dann. Sie hat mich ja auch verstanden. Ja, hat sie. Entschuldigung. Mädchen, ist das so schwierig? Ja. Entschuldigung, ist das so schwierig? Ja, ich habe doch nur die Beine übereinander gelegt, mal andersrum. So. Entschuldigung. Ja. Guck mal, ich habe die Beine übereinander gelegt. Ist das umgefallen? Nein. Wo war ich stehen geblieben? Akzent. Akzent. Das habe ich auch falsch ausgesprochen, ne? Richtig. Ja. Du könntest auch einfach Akzent sagen. Akzent. Ja. Wegen meines falschen Akzents, der so schwierig sei. Jedenfalls, nein, was wollte ich denn ursprünglich sagen? Das war ja alles nur Beiwerk. Ja, wegen der Besucherzahlen. Achso, wegen der Besucherzahlen, genau. Das meinte ja, nö, das wäre im Winter genauso wie im Sommer. Ich so, okay. Und im Sommer oder im Winter sind halt nur mehr Jäger hier. Und da haben wir mal blöd gefragt, wieso denn Jäger? Was die denn hier bitte jagen? Ja. Ja. Ja, alles was springt. Ja. Kudus, Springböcke, irgendwie Gemsböcke, irgendwelche Antilopenarten halt. Na so. Grasfressen, Vierbeiner. Ja. Okay, das Volk muss man jetzt nicht verstehen. Aber von den Leuten, die so da waren und von dem, was sie gesehen haben, waren das ja alles irgendwie Südafrikaner. Ja. Also. Also, das Ding ist, in dem Hotel wird eigentlich nur Afrikaans gesprochen. Mhm. Und auch wenn irgendwelche Achtung, Aufpassen-Schildchen oder so irgendwo hängen, stehen oder liegen, sind die eigentlich alle auf Afrikaans geschrieben. Ja. Was, also mich wundert es, weil dieser Ort ist jetzt nicht so fern von der Piste ab, dass er touristisch nicht besucht würde, glaube ich. Doch, ist er. Ist er irgendwie aber schon. Ja. Also wir sind hier schon sehr aufgefallen. Definitiv. Ich weiß, ja. ich weiß jetzt nicht. Jede Person, die hier in diesem Hotel war, ob jetzt irgendwie Gast oder Angestellter, hat uns intensiv gemustert. Aha. Hat sich gedacht, was wollen die denn hier? Ja, weil wir total. Also gar kein Klientel dieses Ortes hier passen. Also weder in des Ortes noch in dieses Hotel hier. Ja, das ist richtig. So, ich habe dann vegetarisches Essen bestellt. Wurde ich mal kurz angeguckt und you're vegetarian, you like animals? Ja, meint ja, ich jag sie nicht, ich streiche sie. Ja. Also es ist sehr spannend. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich warte jetzt nur noch ab auf Mitternacht und ob ich für die Zombie-Kalypse gut prepared bin. Wir schließen die Tür ab. Die lässt sich nicht abschließen, glaube ich. Und wir können unser Gepäck davor stellen. Ja, aber hilft das? Also ich habe mal einen Klick, also als wir vorhin in die Stube gegangen sind, habe ich einen Klick in die Ich geworfen. Mhm. Da war jetzt auf Anhieb nichts zu erkennen, was man sich schnell krallen könnte. Mhm. So, also mit einer Kelle kommst du gegen so eine Zombie-Kalypse nicht so weit. Nee, vielleicht können wir MacGyver-mäßig die Paddel von dem Ventilator ausbauen, dann als Sensenarme verwenden oder so. Ja, das könnte gehen. Hm. Ich mach dir was, Schatzi. Okay. Also, falls das der letzte Podcast ist, dann haben wir es nicht geschafft. Hm. Ja. Also, dann merkt euch diesen Ort. Stadlerville. Klingt schon so gruselig, ne? Ja, wenn ich dieses Lied nicht im Kopf hätte. Okay, in diesem Sinne. Ja, ich hoffe, wir hören noch mal voneinander. Gute Nacht. Wiederschauen.